Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Noteerklärung vom 15. Juni fand am 1. Juni im Solidaritätskomitee der Gewerkschaftler für friedliche Wiedervereinigung Koreas in Österreich ein Vertrag statt. Der Redner verwies auf die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes und betonte, die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni gelte für einen historischen Meilenstein dafür, Korea selbstständig und friedlich und durch die Kraft des großen Zusammenschlusses der Nation wieder zu vereinigen. Mit Kim Jong-un an der Spitze würde die Partei der Arbeit Koreas entsprechend der Forderung und den Interessen der gesamten koreanischen Nation im Norden, Süden und Ausland sicher das Land wieder vereinigen.